Guten Abend. Ich habe heute wieder Freude dran, einen Jürgen von Manger Ihnen vorzutragen, weil er so einen herrlichen Humor hat und weil ich seine Texte so liebe. Und ich wünsche mir auch von Ihnen mal ein Feedback und ja, und natürlich auch Klicks. Ich muss das jetzt mal sagen, würde ich mich freuen. Und nun möchte ich von ihm, er hat ja sich für alles interessiert und hier hat er sich mit den Ärzten und Astrologen beschäftigt. Und nun will ich Ihnen seine Gedanken mal vortragen. Und diese Brille ist nicht so gut, wie ich gedacht habe. Mal sehen, die andere. Er sagt ja auch oft zu sagt, hast du die Brille bei? Also, Junge, Junge, wenn man überlegt, was doch die Menschheit mit all ihren Wissenschaften und Erfindungen für Fortschritte macht, kann man Leute nur bewundern. Ja, und gerade die Ärzte sind ja immer wieder gegen die Krankheiten losmarschiert. So Namen wie Robert Koch und Ignaz Semmelweis hört man doch alle paar Tage im Schulfunk und verdankt es ihnen, dass sich die Menschen heutzutage öfter die Hände waschen und die Bakterien können nichts mehr machen und gibt auch keinen Milzbrand mehr oder Kindbettfieber. Diese Schrecken der Menschheit, nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Ich las neulich in der Zeitung, das hätte schon beim Neandertaler angefangen. Müssen Sie sich vorstellen, wie der Pfeil und Bogen und einen Kochtopf erfunden hatte, dass er dadurch erstmal sein Lebenslicht sehr verlängerte. Bis dahin war er ja hinter dem flüchtigen Wilde hergelaufen, aber die waren meistens viel schneller wie er. Ja, dadurch konnte er sich fast nur von kranke alte Tiere ernähren, die Rheuma hatten und so war also nur Fleisch zweite Wahl. Ach ja. Aber wie er jetzt mit Pfeil und Bogen loszog, ließen sich auch bessere Tiere erjagen, die gesund waren und nicht mit so viel Krankheitskeime durchwachsen. Nachdem sie dann noch einen Kochtopf erfanden, für das Fleisch zu braten und als dabei all die Bazillen starben wie die Fliegen, verlängerte sich das Leben des Menschen immer mehr und ist bis heute schon allerhand Aussicht geworden, dass man seine Rente oder Pension wirklich noch in den Genuss von kommt. Ja, liest man ja auch immer in der Zeitung. Wie gesagt, am meisten verdanken wir aber die Ärzte und ihre Fortschritte. Das geht ja heute bei Ihrer Untersuchung immer einfacher und schneller. Zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft, der Dr. Langensiepen, der erkennt Krankheiten nur noch an der Punkte in den Augen. Ich war neulich kaum in sein Operationszimmer drin. Da guckt er mich nur so ein bisschen an und sagt, na, alter Freund, wie haben wir das denn mit den Nieren? Ich sage, ich war in Camping, Herr Doktor, aber nicht, dass ich wüsste. Ja, sagt er, passen Sie auf, dann kommt das noch. Und das hat er nur so einen Punkt in diese, na, wie heißt das Ding? Nicht Pupille, sondern das andere drumrum. Da sagt er, wäre das für ihn wie eine Landkarte, jeder Punkt eine Krankheit. Na, also wirklich, da kommen sie auch von weit her, sogar von Holland, nur weil er für seine Punkte da diese Berühmtheit hat. Ja, das kann man ja auch mal wieder sehen. Ja, ich habe mir sogar sagen lassen, es gibt überhaupt nur 4 Ärzte in ganz Deutschland und ich glaube ein Schäfer in der Lüneburger Heide, die diese Geheimrezepte was von Bescheid wissen. Dann ist der Langen Sieben auch gründlich, der guckt die Krankheit wenigstens mal richtig hin. Er sagt allerdings, dass das eigentlich die anderen Ärzte auch tun müssten, weil die hätte ja alle diesen Eid des Demokrates, hätten sie geschworen. Und das hieße, dass der leidende Mensch, also weiß ich auch nicht, wollen wir sagen, wenn einer auch kein Moos zum Bezahlen hätte oder dass er vielleicht nur mit einem Krankenschein angewackelt kommt, das wäre egal. Hauptsache der leidende Mensch, der ständ aber ganz schön im Vordergrund. Kannst du mal sehen. Seit ein paar Wochen haben wir den Dr. Langen Siepen sogar vom Betrieb aus als Vertrauensarzt. Personalrat hat zugestimmt und nun hat er bei uns auch das ganze Seelenleben unter sich. Ja, aber das ist vielleicht ein Ding. Der macht nämlich jetzt auch so neumodische Teste. Da kriegt mal jeder erst eine Karteikarte und dann stellt der Arzt Fragen, aber ganz hinterlistig hintenrum und macht eine Anzahl Löcher in die Karte. Ja, und dann braucht er die nur noch in eine Maschine reintun und kommt schon unten raus, was man für einer ist. Ja, zur Sicherheit lässt er auch noch Bauklötze mitspielen. Daran kann er auch den ganzen Charakter erkennen. Meinetwegen, ob einer für einen Versand geeignet ist oder vielleicht besser eine Kreissäge. Diese höhere Qualifikation, nicht wahr? Aber das Schlimmste kommt für mich erst nächsten Mittwoch, da muss ich in den Farbentest. Dann sagt der Arzt, hier, bitteschön, wollen Sie Ihre Lieblingsfarbe mal ein bisschen was bekannt geben? Nun angenommen, einer wählt gelb, das ist ja die Farbe des Neides und der Missgunst. Schon sagt der Arztmann, wie einen ganz giftigen Hund. Dass man nur das Betriebsklima kaputt machte und es klar ist, man nicht empfehlenswert. Ja, aber jetzt sagen die, wenn man gelb nicht nehme, das wäre genauso schlimm. Weil dann, sagt der Arzt, dieser Mann will es nur vertuschen. Junge, Junge, das ist ganz behämmert. Was wollen Sie da machen? Ich sag mir, ich nehme Violett. Das ist der Papst und die Bischöfe, da kann er ja nichts gegen sagen, nicht? Sonst steigen die ihn aber auf dem Dach. Ne? Ja. Oder stellen Sie sich mal vor, was die Frauen im Betrieb, die Kolleginnen, was die jetzt in eine Zwickmühle sind. Angenommen, eine nimmt weiß, die Farbe der Unschuld. Ja, da lachen ja die Hühner, nicht wahr? Dafür kennt man sich doch viel zu gut, weiß man doch ganz genau, was los ist. Aber schon hat sie in der Kartei stehen, nimmt es mit die Wahrheit nicht genau. Ach, kann sie sich schon für die Kasse schon nicht mehr eignen, kann sie höchstens noch in der Steuerbuchhaltung. Ja, so ist das. Nee, also ehrlich gesagt, ich persönlich halte ja auch viel mehr von dieser Astrologie. Ja, haben Sie schon mal davon gehört, nicht wahr? Es war der Mensch glaubt heute, wenn er so mit seinen Sputniks durch die Lüfte saust, da dünkt er sich, aber die Gestirne, Junge, die sind auch nicht ohne. Wenn man mal dahinter guckt, Mann, die haben vielleicht den Mensch ganz schön am Kanthaken, wenn er nicht aufpasst. Ja. Vielleicht kennen Sie sogar den Ausspruch von dem berühmten Feldherr Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg. Da sagt er schon zu seinem Freund: Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, mein lieber Freund Horatio, was deine Schulweisheit sich aber nix von träumen lässt. Ja, bitteschön, der Mann hat eben Bescheid gewusst, was los ist. Oder denken Sie nur an Faust, diesen Dr. Faustus. Wenn Sie das mal im Theater erlebt haben, der ist doch auch immer mit einem Fernrohr in eine Sterne am Stochern, immer da mit diesem Rohr, und ist schließlich von Goethe der Mann. Also muss doch auch ein bisschen was dran sein, nicht wahr? Ja, bei uns auf der Kirmes, da steht immer so ein Astrologe. Sieh, der Mann ist Weltklasse. Der steht zwischen den türkischen Honig und die eine Rollmopsbude. Aber was der aus die Sterne rausholt, das ist direkt unglaubwürdig. So vor falsche Freunde wart er ein, dass man vielleicht welche hätte. Dann weiß, sagt er, ob man in den Jahr nochmal eine Reise, also verreist, diese Sachen. Und meistens erzählt er, dass man ein sehr wertvoller Mensch wäre, solange man nicht gereizt würde. Aber dass die Umwelt, diese Brüder, dass die Gutmütigkeit nur ausnutzen, deshalb soll man das schwer auf Draht sein. Junge, Junge, sehen Sie, das sind so seine Geheimtipps. Und wenn man Bescheid weiß, kann man sich darauf schön einstellen. Ach, was der Mann aber für eine Kanone ist, das erkennen Sie an einem Beispiel. Er hatte einmal mein Datum verwechselt und hatte er von einem anderen den Geburtstag genommen. Und trotzdem, was er den Mann vorausgesagt hat, ist haargenau auch auf mich eingetroffen. Können Sie mal sehen, Junge, Junge. Ich meine, da kann man wirklich sehen, wie der die Sache schaukelt. Dabei ist er so ein ganz klein, unscheinbar Männchen, hat natürlich eine dicke Hornbrille auf der Nase, daran können Sie leicht erkennen. Ach, der Mann ist Gold wert und dabei ist er ganz billig. Jedenfalls gehen Sie mal hin. Nur Schicksal kostet bei ihm 3 Mark und für 5 Mark ist noch mit Toto und Lotto dabei. Also dann, viel Glück wünsche ich Ihnen. Ja, und nun sage ich Ihnen auf Wiedersehen und bedanke mich auch schön, dass Sie wieder am Zuhören waren. Und ja, und das freut mich denn ja auch. Also bis das nächste Mal, bis die Tage, würde der Herr von Manger sagen. Tschüss.